ist im fünften Gebot auch der Zweikampf verboten. Im fünften Gebot ist auch der Zweikampf verboten, weil dem Zweikampf dieselbe böse Absicht zugrunde liegt wie dem Selbstmord und dem Mord, dass man den anderen umbringt. Jeder, der sich freiwillig daran beteiligt, auch der einfache Zuschauer, wird exkommuniziert. Das ist immer bis in Tage vom Heiligen bis zum 10. ein Problem gewesen. Das ist überzogene Ehrgefühl und seit die Leute für Beleidigung oder so duelliert haben, mit Waffen, viele dabei zu Tode gekommen sind. Jeder, der sich irgendwie daran beteiligt hat, als Zeuge, jeder braucht einen Zeugen oder jeder, der dazugeschaut hätte, ist dann exkommuniziert worden von der Kirche und schon seit langen Jahren, langen Jahrhunderten. Wieder da? Stumm geschaltet, oder? Muss da sein?